7 Uhr schon. Oh, hab ich aber schön geträumt, ja. Ein schicker Wagen und ein Nerzmantel. Ach, ein Nerz und ein schicker Wagen, das ist nichts für dich, meine liebe Diane. Ein anständiges Mädchen ist zufrieden mit einem Lammmantel und setzt sich ans Steuer einer Nuckelpinne. Ach, hoppla, au, au. Tja, meine Liebe, wenn du ein Filmstar wärst, anstatt Detektivin zu spielen. Aber wer weiß, ob dir das überhaupt Spaß machen würde. Meine Güte, 7 Uhr früh? Sicher ein Telegramm. Hallo? Entschuldigen Sie, dass ich so früh... Ich bin Madame Grisa, muss Sie unbedingt sprechen. Ja, also eigentlich ist mein Büro ja noch nicht geöffnet. Naja, also gut, kommen Sie bitte rauf. Danke, danke. Bitte. Ach, muss ich ja schon ein bisschen Ordnung machen. Wenigstens Überkämmen auch noch. So. Ach, komischer Einfall, einen um 7 Uhr morgens zu belästigen. Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte die Unordnung, aber ich bitte Sie, ich habe mich zu entschuldigen. So, legen Sie ab, bitte schön. Ja, danke. Ui, das ist aber ein hübscher Mantel. Mhm. Schicker Pelz. So, setzen Sie sich bitte schön. Danke. Ja. Ja, entschuldigen Sie, aber ich bin so schrecklich aufgeregt. Ich bin mit dem Wagen die ganze Nacht herumgeirrt. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Nein, nein, danke schön, nichts. Versprechen Sie mir absolute Verschwiegenheit, Mademoiselle Diane. Aber natürlich, es versteht sich von selbst. Aber woher kennen Sie eigentlich meinen Namen und meine Adresse? Eine Freundin von mir, Mrs. Dutson. Ach, ist das nicht die Amerikanerin, die ihren Schmuck verloren hat? Ja, ja, sie hat mir mehrmals von Ihnen erzählt und Ihre Fähigkeiten als Detektivin gerühmt. Und da habe ich mir gesagt... Haben Sie vielleicht auch Ihre Juwelen verloren? Nein. Ich habe einen Mann umgebracht. Was? Sie haben Ihren Mann umgebracht? Nein. Also einen anderen Mann? Zu Hause? Nein. Oder vielmehr ja und nein. Wie bitte? In einem Appartement, das... Das Ihr Mann nicht kennt? Ja. Ein Appartement, das Sie gemietet haben? Für diesen Mann und für sich? Ja. Und um wie viel Uhr war es, als es geschah? Gegen Mitternacht. Gegen Mitternacht? Aber es ist 7 Uhr morgens. Und da kommen Sie erst jetzt zu mir? Ich war wie von Sinnen. Die ganze Nacht bin ich in und um Paris herumgefahren. Ja, und die Polizei? Um Gottes Willen, keine Polizei. Madame, wenn Sie wirklich einen Mann getötet haben, muss man die Polizei benachrichtigen. Lieber bringe ich mich um. Aber was machen Sie denn da? Ich nehme Ihre Handtasche. Entschuldigen Sie, nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Ist da die Revolver drin? Ja. Mhm, ja, mit sowas kann man einen Menschen schon umbringen. So, jetzt nehmen wir ein Taschentuch und wickeln den Revolver schön ein. Und legen das Ganze hier in die Schublade. So. Ich will Ihnen nur jede Versuchung ersparen, Madame. Wie viele Schüsse? 2. Worauf haben Sie gezielt? Kopf, Brust, Bauch? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe geschossen. Er ist gefallen und ich bin davongelaufen. Sie sind davongelaufen. Haben Sie vorher die Wohnungstür abgeschlossen? Ich weiß es nicht mehr. Als es geschah, wie weit weg von der Tür war dieser Mann? Er wollte gerade gehen. Also in der Nähe der Tür. Und Sie 2-3 Meter davon entfernt. Ja. Er müsste demnach vor die Eingangstür gefallen sein. Und es sind 7 Stunden her, da Sie geschossen haben. Gut, ich ziehe mich jetzt an und Sie erzählen mir inzwischen genau, wie es passiert ist. Genau? Ganz genau. Ich ziehe mich im Schlafzimmer an und lasse die Tür offen. Ja, erzählen Sie, Madame. Er heißt Roland. Wir sind uns vor einem Jahr begegnet. Wir haben uns gleich geliebt, oder vielmehr ich. Ich habe ihn sofort geliebt, wie eine Verrückte. Er war ein paar Jahre jünger als ich. Gestern Abend ist er gegen 11 Uhr zu mir gekommen. Ich glaubte, wir würden die Nacht zusammen verbringen. Und dann habe ich begriffen. Ja. Ich wusste plötzlich... Genau Bescheid. Sag doch was, Roland. Gib's doch zu, dass du eine andere liebst. Madeleine, ich schwöre dir. Schwör nicht. Darin brichst du alle Rekorde. Roland, gefalle ich dir denn nicht mehr? Ach, wie kannst du sowas sagen? Es gibt Dinge, die spürt man. Triffst du dich wieder mit dieser Janine? Janine? Ach was. Kann junge Mädchen nicht leiden. Das weißt du ganz genau. Das ist die Wahrheit. Entschuldige, Madeleine, aber ich kann nicht länger bleiben. Aber du hattest mir doch versprochen, dass... Ja, ja, ich hatte dir versprochen. Wolltest dir bloß nicht gleich sagen, das ist alles. Jetzt nur wieder ein Gesicht gemacht. Gesicht gemacht, ein Gesicht gemacht. Meine Liebe wird dir lästig. Du willst mich loswerden, gib's doch zu. Aber ich bitte dich. Du dramatisierst alles. Nein, es ist sehr viel einfacher. Ich habe eine geschäftliche Verabredung, und zwar eine sehr wichtige. Mitten in der Nacht. Du weißt doch, meine Geschäfte werden viel öfter nach Mitternacht abgewickelt als vorher. Geschäfte mit wem? Mit einem Großindustriellen. Lügner. Lügner, Lügner, du wiederholst dich. Ich weiß, wie dein Großindustrieller heißt. Janine. Und du wirst sie bei Maxims treffen. Mein Gott. Weil du mich einmal mit einer Frau bei Maxims überrascht hast, glaubst du, ich wohne dort. Sei doch vernünftig, Madeleine. Versteh doch, ich brauche einfach mal eine Woche Freiheit. Eine Woche. Danach treffen wir uns wieder und sind glücklich. Roland. Roland, ich bitte dich, bleib bei mir. Nur diese Nacht. Hinterher kannst du tun, was du willst. Nein, ich kann nicht. Morgen früh wird alles von vorne losgehen. Ich muss heute Nacht weg. Meine Güte, ich bin schließlich ein freier Mensch. Ach, Madeleine, sei doch nett. Wir wollen uns für ein paar Tage als gute Kameraden trennen. Komm. Na komm, gib mir einen Kuss. Nein. Willst nicht? Okay. Auch gut. Roland, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Nein, nein, das zieht nicht mehr bei mir. Du glaubst mir nicht. Hier, bitte, hier ist meine Tasche. Sieh rein. Ich habe einen Revolver bei mir. Madeleine, komm, lass das Ding schön stecken. Du, wenn du die Tür aufmachst, dann schieße ich. Nein, dazu hast du kein Recht. Ich soll nicht das Recht haben, mich zu töten? Aber vielleicht habe ich das Recht, dich zu töten, du. Du Schwein, du. Madeleine. Ja. Ja, das ist besser. Viel besser. Dann kannst du wenigstens niemanden mehr betrügen. Madeleine. Madeleine. Ach. Roland. Roland. Liebste. Sag doch was. Er ist tot. Also, Sie haben ihn um Mitternacht erschossen. Ja. Dann sind Sie weggerannt und 7 Stunden lang in Paris herumgefahren. Tja, ja. Eine böse Geschichte. Das ist mir klar. Also wollen Sie mir bitte Ihren Namen sagen und den dieses Herrn. Ich heiße Madeleine Grisard. Grisard? Automobilwerke Grisard? Ja. Und er heißt Roland de Montor. De Montor, der Rennfahrer? Ja, wir haben uns beim Rennen von Le Mans kennengelernt. Er fuhr damals in Grisard. Wenn Sie seinen besten Rennfahrer umgebracht haben, wird Ihr Mann nicht sehr begeistert sein. Roland ist gerade von einem anderen Werk engagiert worden. Die Firma Grisard zieht sich aus dem Rennsport zurück. Sagen Sie, kamen in dieses Appartement manchmal auch Lieferanten? Ja, natürlich. Eine Reinigungsfirma vielleicht? Ja, die Firma Kublik. Wie ist Ihre Telefonnummer, Madame? Meine Telefonnummer? Sie wollen dort anrufen? Also entweder das Verbrechen ist noch nicht entdeckt, dann wird niemand antworten. Oder aber die Polizei ist schon da und ein Inspektor überwacht den Apparat. Wenn man dann abnimmt, antworte ich, hier Firma Kublik, wann kann ich Madame Grisard die beiden Kleider zurückbringen? Die 3 Kleider und 2 Blusen. Wann kann ich die 3 Kleider und die 2 Blusen zurückbringen? Mein Gott, wenn die Polizei... Dann bin ich verloren. Aber nein, Madame. Also ich rufe jetzt an. Ihre Nummer... Etoile 3242. Etoile 3242. Nein, nichts. Es ist nicht sehr angenehm, aber wir müssen... Nein, dorthin bitte nicht, bitte nicht. Madame, wir haben keine andere Wahl. Oder wollen Sie lieber gleich die Polizei benachrichtigen? Die Polizei. So wollen Sie mir also helfen. Ich will Ihnen wirklich helfen, Madame Grisard. Aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie den Mut zur Wahrheit haben. Es ist schon eine schlimme Sache, auf einen Menschen zu schießen. Aber es ist noch schlimmer, wenn man ihn 7 lange Stunden verbluten lässt. Hören Sie zu. Es ist Ihre Pflicht, mich sofort zu Ihrem Appartement zu führen. Meine Pflicht, meine Pflicht. Kommen Sie. Sie werden sehen, alles ist besser als Feigheit. Hier Ihr Mantel. Thank you. Haben Sie mir nicht gesagt, er ist vor die Eingangstür gefallen? Ja. Ja, ja, aber wo ist er denn? Er ist nicht mehr da, er ist nicht mehr... Aber sehen Sie mal da, Blutspuren. Es sieht mir ganz so aus. Hier ist auch Blut. Gegen das Badezimmer zu. Warten Sie, ich muss mir das mal ansehen. Roland, verzeih mir, ich wollte dich nicht umbringen, Roland. Genau, was ich dachte. Er hat sich im Badezimmer versorgt. Hier, ein Handtuch und Verbandszeug. Vielleicht ist er nur leicht verletzt. Haben Sie von hier aus geschossen, Madame? Ja, ungefähr. Aber hier ist keine Spur von einer Kugel. Also, dass er verschwunden ist erstaunlich. Mit zwei Geschossen im Leib geht es sich ja wohl ein bisschen schwierig. Madame Grisard, ja? Wer außer Ihnen und diesem Herrn hatte noch einen Schlüssel? Die Hausmeisterin. Sie macht hier auch sauber. Ah ja, die Hausmeisterin. Um wie viel Uhr kommt ihr denn zum Staubwischen? Normalerweise gegen 10. Wollen Sie sie anrufen und ihr sagen, sie soll heute nicht kommen? Wir werden dann gleich wissen, ob sie mit dem Verschwinden irgendetwas zu tun hat. Die Hausmeisterin anrufen? Ich weiß nicht. Ich bin wie im Traum. Ja, ja, natürlich. Wenn man an die Unannehmlichkeiten dächte, die hinterher kommen, würde man sich oft hüten, einen Revolver zu gebrauchen. Also, Madame, los, ein bisschen Mut. Es ist wichtig. Ja, natürlich. Hallo, Madame Ducel? Ja, ich bin's, Madame... Ja, Madame Veron vom dritten Stock. Danke, sehr gut. Hören Sie, Madame Ducel, es wäre mir lieb, wenn Sie heute Morgen nicht kämen. Ja. Ja, danke, Madame Ducel, danke. Ich nenne mich hier Werner. Ja, das habe ich schon verstanden. Also, die Hausmeisterin hatte keine Ahnung von irgendetwas. Tja, also dieses Verschwinden kommt mir immer merkwürdiger vor. Madame, wir dürfen uns hier nicht lange aufhalten. Haben Sie ein Sicherheitsschloss? Ja, und dafür habe nur ich den Schlüssel. Ausgezeichnet. Schließen Sie damit ab. Aber die Flecken auf dem Parkett. Ja, schlimm für das Parkett. Aber die kann man immer noch abkratzen, Madame. Im Augenblick hätten wir Wichtigeres zu tun. Aber, Roland, ich habe doch auf ihn geschossen und er ist hingestürzt. Ja, Sie haben geschossen und er ist hingefallen. Aber er ist nicht mehr hier. Kommen Sie, Madame, wir gehen. Roland. Sie können ja später wiederkommen, Madame. Madame Veron. Im Augenblick ist es besser, nicht länger hier in der Wohnung zu bleiben. Kommen Sie. Nein, ich bleib hier. Wenn er die Wohnung verlassen konnte, dann kann er doch auch vielleicht wiederkommen. Und wenn er mit der Polizei wiederkommt? Roland! Nein, er ist flatterhaft und leichtsinnig, aber er wird niemals die Polizei in irgendetwas hineinziehen. Sie können mir glauben. Ich bleibe. Meinetwegen, schließlich sind Sie hier zu Hause. Nur habe ich nicht das Recht, die Justiz betrügen zu helfen, Madame. Das verlange ich doch auch gar nicht von Ihnen. Ich bitte Sie nur, Roland wiederzufinden, weiter nichts. Bitte helfen Sie mir, ich bitte Sie. Ihnen helfen, ihn wiederzufinden. Aber, Madame, natürlich, das möchte ich ja auch gern. Übrigens, hat Ihr Mann ein Verhältnis, von dem Sie wissen? Mein Mann? Ein Verhältnis? Das will ich meinen. Wenn Sie in unseren Kreisen lebten. Da ich nicht darin lebe, hätte ich gern ein paar Auskünfte. Einen Moment hier in meiner Tasche. Bitte. Lesen Sie. Und dann werden Sie wissen, warum ich Monsieur Grisard mit gleicher Münze heimzahlen wollte. Aha. Es kommt ja wie gerufen. Ja. So könnte man es machen. Madame. Haben Sie wirklich Vertrauen zu mir? Aber natürlich. Sind Sie bereit, auf mich zu hören und meine Ratschläge ohne Widerrede zu befolgen? Ja, aber... Kein Aber. Entweder ich helfe Ihnen oder ich lasse die Sache auf sich beruhen. Sie haben die Wahl. Also gut, ich vertraue Ihnen. Also in diesem Fall. Wundern Sie sich über gar nichts und verlangen Sie keine Erklärungen von mir. Ich werde jetzt telefonieren. Wen wollen Sie denn anrufen? Ihren Mann. Meinen Mann? Nein! Es ist keine Minute Zeit zu verlieren. Unter welcher Nummer kann ich ihn denn jetzt im Werk erreichen? Er ist doch bestimmt schon in seinem Büro. Was wollen Sie denn von ihm? Vertrauen, ja oder nein? Marlie 2749. Aber der Anruf wird ihn überraschen. Es ist eine Geheimnummer. Ich möchte Ihnen ja nicht wehtun, Madame. Aber wenn Sie die Nummer kennen, dann kennt eine andere Person, die diesen Brief da geschrieben hat, die Nummer ja wohl auch. Ich hasse diese Person. Hallo, Monsieur Grisard. Ja, ich bin beauftragt, Ihnen dringend etwas auszurichten. Nein, nein, am Telefon kann ich Ihnen nichts weiter sagen. Aber ich bitte Sie, möglichst schnell zu mir zu kommen. Nein, ich kann Ihnen wirklich nichts weiter sagen. Meine Adresse, Rue Mirabeau 480, Mademoiselle Diane. Ja, bitte kommen Sie sofort. Ich muss nochmals betonen, es ist äußerst dringend. Haben Sie die Adresse notiert? Danke. Ich erwarte Sie da. Kommen Sie, Madame. Wir dürfen keine Minute Zeit verlieren. Wir müssen jetzt rasch in meine Wohnung zurück, aber Sie parken Ihren Wagen in einer Parallelstraße. Ja. Schnell, kommen Sie. Verstecken Sie sich im Schlafzimmer und kommen Sie auf keinen Fall heraus, was Sie auch hören mögen. Wenn mein Mann nichts weiß, bitte verraten Sie mich nicht. Aber natürlich, das versteht sich doch von selbst. Ich gebe Ihnen nur einen Rat. Widmen Sie künftig in Ihr Vermögen und Ihre Freizeitvergnügungen, die weniger gefährlich sind. Das ist zu Ende, völlig zu Ende. Also verstecken Sie sich. Ja. Ihr Mann kann jeden Augenblick läuten. Ja. So, das Verbandszeug. Und das Handtuch in die Schublade. Ah ja, da ist ja auch noch der Revolver. Na, will ich mir das Ding mal näher ansehen. Also das sowas. Das ist ja nicht zu fassen. Gut, verstecken wir ihn. Ah, da ist er schon, Monsieur Grisard. Und in einem Grisard, natürlich. Neuestes Modell. Ach, das ist ein Wagen. Meine liebe Diane, mach dich auf einen harten Kampf gefasst. Ob das Sicherheitsschloss funktioniert? Ja, das ist gut. Und der Schlüssel kann geräuschlos herausgezogen werden. Wunderbar. Sobald er drin ist, der Monsieur, sperre ich ihn ein. So, nun kann's losgehen. Ach, guten Tag. Bitte sehr, kommen Sie herein, Monsieur. Ich bitte nochmal um Entschuldigung, Monsieur Grisard. Wenn ich ein Treffen mit Ihnen in Ihrem Büro ausgemacht hätte, wäre es zu vielen indiskreten Leuten aufgefallen. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Ich erwarte Ihre Erklärung, Mademoiselle. Nein, ich möchte welche von Ihnen hören. Wie bitte? Ich möchte Sie sprechen. Oder vielmehr, ich möchte, dass Sie mit mir über Mademoiselle Rabaudet sprechen. Rabaudet? Tatsächlich? Ja. Eine charmante Person, vor allem im Film. Sie schätzen sie sehr. Allerdings kostet sie auch eine Masse Geld. Pelze, Wohnung, zwei Wagen, die Filme, die sie finanzieren, noch gar nicht mitgerechnet. Eine Erpressung. Ich mache Sie darauf aufmerksam, bei mir verfängt sowas nicht. Oh nein, Monsieur. Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass ich alles über Ihre Großzügigkeit der Dame gegenüber weiß. Ihre Frau übrigens auch. Arbeiten Sie für meine Frau? Lieben Sie diesen Filmstar wirklich? Das geht Sie nichts an, Mademoiselle. Sie dürfen überzeugt sein, dass ich mir Ihre Adresse merken werde. In Kürze werden Sie erfahren, dass ein Grisard nicht mit sich spaßen lässt. Machen Sie sofort die Tür auf. Warum regen Sie sich auf? Ich will nur Ihr Bestes. Die Tür auf, sage ich Ihnen. Monsieur Grisard, wenn Mademoiselle Rabaudet Sie aufrichtig liebt, gut, in Ordnung, dann brechen wir unser Gespräch ab. Aber wenn sie in Ihnen nur eine Brieftasche sieht oder ein Bankkonto, dann zögern Sie nicht. Dann soll sich Mademoiselle Rabaudet mit ihrem Roland trösten. Roland? Gewiss, natürlich, mit Roland de Montour, dem Rennfahrer. Roland de Montour. Sie betrügt mich mit Roland de Montour. Roland de Montour, muss er sie denn alle haben? Wie, ein Rennfahrer hat noch Zeit, anderen Frauen den Hof zu machen? Anderen? Allerdings, mit meiner eigenen... Madame Grisard? Oh, nein, glauben Sie wirklich? Ob ich es glaube, sie hält ihn aus und auf großem Fuß. Wie Sie Mademoiselle Rabaudet aushalten. Das kann man nicht vergleichen. Finden Sie? Mademoiselle, um mir von diesem Roland zu erzählen, haben Sie mich hierher bestellt? Nein, um Ihnen mitzuteilen, dass Madame Grisard Ihre Beziehung zu Mademoiselle Rabaudet kennt. Was mir das schon ausmacht. Ich weiß ja auch von Ihren Beziehungen zu diesem Roland de Montort. Madame Grisard hat mit ihm gebrochen. Wirklich? Für wie lange? 8 Tage? Für immer, wenn Sie Ihrerseits das Gleiche tun. Sind Sie Ihr Rechtsanwalt? Nicht einmal. Allerhöchstens eine Freundin. Donnerwetter. Sie kennen wohl alle Leute. Vielleicht auch diesen Roland. Nein, da komme ich zu spät, höchstwahrscheinlich. Übrigens, also ich find's schlimm, wenn ein Mann sich von einer Frau aushalten lässt. Von 2 Frauen. Denn er verjubelt ja auch das Geld, das ich Mademoiselle Rabaudet gebe. Er lebt doppelt auf meine Kosten. Nein, einfach. Was soll das heißen? Ich habe Sie angelogen wegen Mademoiselle Rabaudet. Sie kennt keinen Roland de Montort. Sagen Sie mal, Mademoiselle, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ja gut, ich habe Sie belogen. Aber dadurch weiß ich jetzt, dass Sie von den Beziehungen Ihrer Frau zu diesem Herrn wussten. Und das, Monsieur, ist äußerst wichtig. Und was weiter? Haben Sie diesen Revolver schon mal gesehen? Und das Verbandszeug? Und das Handtuch? Erinnern Sie sich daran? Ich frage mich, Mademoiselle, in was Sie sich einmischen. Monsieur, Ihre Frau hat mich heute früh aufgesucht. Sie war völlig verstört. Um Mitternacht hatte sie 2 Revolverschüsse auf Roland de Montort abgegeben. Sie glaubt, er ist tot oder zumindest schwer verletzt. Ich bin vorhin mit ihr in dieses Appartement gefahren. Von Roland nichts zu sehen. Aber Blutspuren an der Stelle, wo er gestürzt war, und zum Badezimmer hin. Wer hatte ein Interesse daran, den Toten oder Verletzten verschwinden zu lassen? Sie. Der Skandal kann Ihnen erheblichen Schaden zufügen. Aber warum haben Sie die Vorsichtsmaßnahmen nicht zu Ende geführt? Warum mussten die Blutspuren auf dem Parkett bleiben? Ich frage mich ernsthaft, wozu ich eigentlich noch hier bleibe. Monsieur Grisard, Ihre Frau ist verzweifelt. Sie bereut ihre Dummheit und sie nimmt an, dass Roland noch am Leben ist, weil seine Leiche nicht zu finden war. Sie ist bereit, ganz Paris auf den Kopf zu stellen, um ihn zu finden. Bereit, sogar sich selber anzuklagen. Das würde sie tun? Eine verzweifelte Frau ist zu allem fähig. Sie ist von Ihnen enttäuscht, von Roland enttäuscht und hasst sich selbst. Verstehen Sie? Sie haben vermutlich recht. Mademoiselle, wenn ich Ihnen die Wahrheit sage, glauben Sie, dass Sie dann meine Frau daran hindern können, dass sie Ihren und meinen Namen kompromittiert? Ganz aufrichtig, ja. Gut. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich so rasch das enthüllen würde, was ich heute Nacht getan habe. Und vorher schon. Sie sind wirklich sehr tüchtig, Mademoiselle. Sie sind auch sehr tüchtig, Monsieur Grisard. Und nicht nur in der Automobilkonstruktion. Es ist eine ziemlich klägliche Geschichte. Ich kenne seit Monaten die Adresse dieses Appartements. Ich weiß, meine Frau wollte sich für meine Untreue rächen. Dann habe ich schließlich begriffen, dass dieser Roland nicht nur mich betrog, sondern auch meine Frau und dass er sie zudem noch lächerlich machte. Sie litt darunter. Ich kenne das, sie war zu allem bereit, um ihn festzuhalten. Es mag ja noch hingehen, wenn man sich einen Liebhaber leistet, aber so sehr unter seinem Verrat zu leiden, dass man ihn erschießen möchte und so einen unangenehmen Skandal darauf zu beschwören. Das konnte ich nicht dulden. Vor 5 Tagen habe ich meine Frau in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen. Im Schlafzimmer? Amüsant. Und bin an ihrer Stelle zum Rendezvous gegangen. Ich kann mir Rolands Gesicht lebhaft vorstellen. Ich hatte schon lange vorher die Schlüssel meiner Frau kopieren lassen. Ich bin also hineingegangen. Hallo, Liebling. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du hättest mich versetzt. Oh. Monsieur Grisard? Reg dich nicht auf, mein Junge. Ich bin nicht gekommen, dich zu bestrafen, wie du es verdient hättest. Es macht mir zwar keinen Spaß, dass du der Geliebte meiner Frau bist, aber mir graut's vor den Journalisten. Also, wie viel verlangst du, mit Madeleine zu brechen? Aber, Monsieur Grisard... 500.000 Francs, das ist so meine Taxe, nicht der Mühe wert, drüber zu streiten. Außerdem eine Fahrkarte nach Tahiti. Nur für die Hinfahrt. Nach Tahiti? Und nur für die Hinfahrt? Ja, in den nächsten 2 Jahren wirst du nicht zurückkommen. Ja, und die Rennsaison? Ich habe für Fania unterschrieben. Deinen neuen Chef werde ich entschädigen. Ach, in 2 Jahren hat man mich vergessen. Werde dann nirgends mehr ein Engagement finden. Wenn du mir aufs Wort gehorchst, werde ich dich nicht vergessen. Wenn du es nicht tust, werde ich dafür sorgen, dass du nie wieder ein Rennen fährst. Also 500.000 und damit basta. Jawohl. Sie wird mich umbringen. Daran zweifle ich nicht. Das ist ihre Absicht. Also lass dich umbringen. Wie bitte? Ich soll mich umbringen? Mein Junge, nun denk mal einen Augenblick nach. Glaubst du vielleicht, ich hätte ein Interesse daran, dass meine Frau dich erschießt? Nein, natürlich nicht. Also dann verlass dich auf mich. Ich erlaube dir noch ein letztes Rendezvous. Du wirst dich so widerlich benehmen wie möglich. Das dürfte einem Herumtreiber wie dir nicht schwerfallen. Monsieur Grissard. Um Mitternacht wirst du dich mit diesem Revolver hier erschießen lassen. Da. Was? Und dann verschwindest du. Meine Frau wird dein Verschwinden nie begreifen. Einverstanden? Was? Mit diesem Revolver hier? Na ja, gut. Was bleibt mir anders übrig? Wenn du Madeleine wirklich liebtest, dann würdest du dir bestimmt keine Bedingungen vorschreiben lassen. Ah ja. Bitte sehr. Ich fühle mich zwar nicht sehr stolz, aber Ihnen gegenüber möchte ich nicht den starken Mann spielen. Schön. Also, wann soll ich mich umbringen lassen? Morgen, um Mitternacht. Du machst mit Madeleine ein Rendezvous aus für 11 Uhr abends. Oh je. Sind Sie auch sicher, dass Ihr Revolver... Morgen wird dieser Revolver weder töten noch irgendwen verletzen. Sie haben also die Kugeln aus dem Revolver durch Platzpatronen ersetzt. Sehr einfallsreich, das muss ich zugeben. Ein Drama, um Ihrer Frau für immer alle Feuerwaffen zu verleiten. Komische Szene. Ja, die Szene hat zwar viel Geld gekostet, aber komisch war sie. Am anderen Morgen habe ich dem Burschen genaue Anweisungen erteilt. Du lässt sie ihren Revolver herausholen, habe ich gesagt. Und versuchst nicht, sie zu entwaffnen. Und vor allem, du hältst dich so weit von der Tür weg, dass sie verschwinden kann. Ich selber habe mich im Treppenhaus versteckt und den Streit mit angehört. Ich höre ihn immer noch. Bruno, ich bitte dich, bleib bei mir. Nur diese Nacht, hinterher kannst du tun, was du willst. Nein, ich kann nicht. Morgen früh wird alles von vorne losgehen. Ich muss heute Nacht weg. Meine Güte, ich bin schließlich ein freier Mensch. Oh, Madeleine, sei doch nett. Wir wollen uns für ein paar Tage als gute Kameraden trennen. Komm. Na komm, gib mir einen Kuss. Nein. Willst nicht? Okay. Auch gut. Roland, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Nein, nein, das zieht nicht mehr bei mir. Du glaubst mir nicht. Hier, bitte, hier ist meine Tasche. Sieh rein. Ich habe einen Revolver bei mir. Madeleine, komm, lass das Ding schön stecken. Du, wenn du die Tür aufmachst, dann schieße ich. Nein, dazu hast du kein Recht. Ich soll nicht das Recht haben, mich zu töten? Aber vielleicht habe ich das Recht, dich zu töten, du. Du Schwein, du. Madeleine. Ja, das ist besser. Viel besser. Dann kannst du wenigstens niemanden mehr betrügen. Madeleine. Madeleine. Oh. Roland. Roland. Liebste. Sag doch. Sag doch was. Er ist tot. Tot. Kannst wieder aufstehen, mein Junge. Sie ist weg. Als Schauspieler bist du gar nicht schlecht. Du solltest es mal beim Film versuchen. Ah, in Tahiti wahrscheinlich. Oh, ich habe Zwischenstationen vorgesehen. In Colombo und in Singapur. Hier sind die Papiere und die Schecks. Du kannst dir dort in Dollars einlösen. Na, willst du nicht nachzählen? Vertraue Ihnen, Monsieur Grissard. Ich muss jetzt sofort weg. Ihre Frau könnte wiederkommen. Sie kommt sogar sicher wieder. Also machen wir die Inszenierung fertig. Rasch, du schmierst das Handtuch rein. Und jetzt das Verbandszeug. So. Und nun das Parkett. Na los, los, los, mach schon! Ich habe gleich an einen Revolver mit Platzpatronen gedacht, als ich das Zimmer inspizierte. Denn entweder waren die Kugeln in seinem Körper, dann mussten wir ihn finden. Oder, wenn die Kugeln ihn nur gestreift hatten, dann mussten sie in der Wand oder in der Tür stecken. Aber trotzdem, Monsieur Grissard, wenn Ihre Frau, anstatt zu mir zu kommen, hingegangen wäre und sich angezeigt hätte oder sich in die Seen gestürzt hätte. Das war ein Risiko, das gebe ich zu. Und ich habe es ernstlich erwogen. Natürlich. Sie sind es gewohnt, mit großem Einsatz zu spielen. Darf ich Ihnen einen Rat geben, Monsieur Grissard? Sprechen Sie nie von diesem Revolver. Und auch nicht von allem Übrigen. Oh, ich werde bestimmt nicht davon sprechen. Tja, Aber da ist noch Mademoiselle Rabaudet. Ja. Sie ist hübsch, aber um sie lohnt sich keine Gerichtsverhandlung. Was wollen Sie damit sagen? Ihre Treue verpflichtet auch Madame Grisard. Die ganze Geschichte könnte sich wiederholen, wenn sie nicht... Ach so. Ja. Verstehe. Mademoiselle, Sie können meiner Frau sagen, dass das Notwendige geschehen wird. Ich danke Ihnen, Monsieur Grisard. Mademoiselle, es ist so schönes Wetter, ich gehe zu Fuß nach Hause. Hier sind die Schlüssel. Die Schlüssel? Die Wagenschlüssel. Erlauben Sie mir, Ihnen den Grisard zu schenken, mit dem ich gekommen bin. Morgen bekommen Sie die Papiere auf Ihren Namen. Aber, Monsieur Grisard, so hoch sind meine Honorare nicht. Nehmen Sie ihn nur, Mademoiselle. Ich bleibe immer noch in Ihrer Schuld. Auf Wiedersehen. Aber ich... Vielleicht können Sie mir jetzt die Tür aufschließen? Ach, ja, Monsieur. Bitte. Und nochmals vielen Dank. Oh, sowas. Ein Wagen, ein Wagen. Oh. Oh, die haben Sie waren wunderbar. Ich habe alles gehört. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Diane, ich weiß, dass Ihnen mein Mantel gefällt. Erlauben Sie mir, dass ich ihn Ihnen schenke? Aber, Madame Grisard, nein. Doch, nein. Doch. Ich habe Ihnen so viel zu verdanken. Sie haben mich gerettet. Außerdem hat mein Mann recht. Es ist heute so schönes Wetter, dass ich ohne Mantel nach Hause gehen kann. Kommen Sie, ziehen Sie ihn mal an. Ich möchte Sie darin sehen. Ein Nerz. Oh, ich träume. Steht Ihnen wunderbar. Diane, später, wenn alles vorbei ist, machen Sie mir die Freude und besuchen mich einmal. Gern, Madame. Also dann, Mademoiselle. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Madame. Nein, ich träume nicht. Ein Nerz, ein schicker Wagen. Vom Saarländischen Rundfunk hörten Sie den Krimi »Ein Nerz, ein schicker Wagen« von Jean Massu. Es spielten Mademoiselle Diane, Thekla Carola Wied, Madeleine Grisard, Marlene Ripan, ihr Mann Gerd Hauke und als Roland de Montor Matthias Ponier. Die Regie hatte Klaus Groth, eine Produktion des SR von 1972.